Sitze da, trinke Wodka und Bags, rauche Weed und Bock jetzt auf Sex. Bock auf geile Bitches mit riesen Titten, Bock auf geile Körper und dazu noch blase Lippen. Rasierte Pussy ist verdammt, sie riecht so gut. Was für ein Blick, Hure, ficken, das ist gesund. Schön gebräunt oder hell, lange Beine, schönes Kleid, das ist okay. Ach so, rasier dich, Fotze, ganz schnell. Junge Bitch, 17 oder 18, scheißegal. Gib mir deine Mutter, auch die Schlampe kriegt's anal. Ich bin ein kranker Bastard, wenn's zu ficken geht. Und zum Mund auf See schon, du weißt, wie es geht. Scheißegal, aus welchem Land du kommst. China Bitches, Nigger, Schlamm, Polen oder Deutsche. Scheiß drauf, ich zahl mir Geld, blase Büdus kurz, Nase zu, sag voll in den Mund, trink, komm, das ist gesund. Komm, lass es treiben, ich hab genug Geld. Scheiß auf die Uhr, ich press dir, bis dein Mund brennt. Ich komm von hinten und mach mit dir alles heute. Komm, nenn mich Daddy und du bist meine Freundin. Komm, lass es treiben, ich hab genug Geld. Scheiß auf die Uhr, ich press dir, bis der Mund brennt. Ich komm von hinten und mach mit dir alles heute. Nenn ich Daddy und du bist meine Beute. Ich war allein und hab geraucht und getrunken. Fick auf Freunde und fick auf diese Welt jetzt. Bist du da und langsam vergeht der Schmerz. Es sind zwei Sachen, die meine Welt noch schöner machen. Dank tut ficken mein Kopf, die Hund ficken mein Schwanz. Fiss ich ohne vorzutrocken, bist das? So ist das jetzt, bin froh, dich gekauft hab. Mach die Sache gut, sonst landest du im Grab. Es sind Tabus, ey Hure, doch nicht jetzt. Komm, leg die Eierspucke drauf, ich hau zu wie ein Gangst. Verfickte Schlampe, tut das gut, es geht noch tiefer. Yeah, gut, du hast verstanden, was ich von dir heute brauch. Genau die Scheiße, was ich brauch. Yeah, voll krank, Mann. Jeder von euch Weibern ist eine Hure versteckt. So sieht's aus. Zeig sie mir, ihr kriegt das, was du verdienst. Komm, lass es treiben, ich hab genug Geld. Yeah. Scheiß auf die Uhr, ich press dir, bis dein Mund brennt. Ich komm von hinten und mach mit dir alles heute. Komm, nimm mich Daddy und du bist meine Freundin. Komm, lass es treiben, ich hab genug Geld. Scheiß auf die Uhr, ich press dir, bis der Mund brennt. Ich komm von hinten und mach mit dir alles heute. Nenn ich Daddy und du bist meine Freundin. Weiter geht's, jetzt bist du Hure angetrunken. Halt die Fresse, Bitch, nimm dich einfach von unten. Hier ein Glas vor die Schlampe, bevor du stöhnst. Ficken Arsch, Hure, warum du hockst? Alle Beine breiter, danach schießt weiter. Ausgedenkt, spucke Strauß, Schwanz rein und du bist anal gefickt, Mund auf, bis ich komme. Mit Samen stopf ich dich, bis von unten. Bis nach vorn ab in den Mund. Mach mein Schwanz jetzt rein. Der Boden ist voll, Hure, du bist ein Schwein. Leg den Schatz jetzt ab. Der Boden und die Wand, der Schrank und die Tapeten, mein Bett und das Geld. Und jetzt verpiss dich, Hure. Schönen Abend für dich, vielleicht ruf dich an. Und vielleicht auch nicht, du bist also du nicht so auf eine Gewinnschlampe. Ich weiß, du willst genauso ficken. Und ich weiß, du willst das. Verfickte, komm, lass es treiben. Ich hab genug Geld. Scheiß auf die Uhr, ich press dir, bis dein Mund brennt. Ich komm von hinten und mach mit dir alles heute. Komm, nenn mich Daddy und du bist meine Freundin. Komm, lass es treiben, ich hab genug Geld. Scheiß auf die Uhr, ich press dir, bis dein Mund brennt. Ich komm von hinten und mach mit dir alles heute. Nenn mich Daddy und du bist meine Freundin. Lass es richtig krachen. Ohne Scheiße. 5 Minuten, so sieht's aus. Ohne gerade, wie gesagt, mach die Beine breit. Scheiß auf uns, einfach rein. Wie gesagt, 2010.